Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4 und 3 Stunden Musik. Ich habe das heute auf meinem Kalender, der in meinem Zimmer hängt, nochmal überprüft. Dies ist der letzte Sonntag in diesem Jahr 2014, an dem ich mich freuen darf, hier ab 22 Uhr zu stehen, um Musik zu spielen. Und ich will die Gelegenheit nutzen, hier nochmal durch das Jahr zu gehen mit Tracks, die mir innerhalb insbesondere dieser Sendung sehr nahe gekommen sind, die ich gerne mit Nachdruck und teilweise auch öfters gespielt habe. Man kann das auch einen kleinen Rückblick nennen, Bilder einer Ausstellung 2014. Aber bitte, wenn wir nur eine Superlative an die andere hängen würden, denkt bitte an den Fußball. Wenn man nur mit 11 Stars auf den Platz geht, dann ist das noch lange keine Mannschaft. Also will ich hier und da auch Tracks einbauen, die Kleinigkeiten sind, Peanuts vielleicht, aber die aus irgendwelchen Gründen hier insbesondere bei mir innerhalb dieser kleinen Show hängen geblieben sind, ohne dass man sie jetzt gleich zu irgendeinem Superlativ aufblasen müsste. Ein, zwei Sätze noch, dann fange ich an. Traditionell ist diese Show immer eine gewesen, in der Drum and Bass auch ein Standbein hatte seit Mitte der 90er Jahre. Deshalb möchte ich mit genau diesem Style anfangen und einem jüngeren Track, den ich wahrscheinlich auch dann spielen würde, wenn er bereits am 2. Januar im Jahr 2014 erschienen wäre. Nun bringt die Zeit es aber mit sich, dass er erst 2-3 Wochen raus ist. Er heißt 8 Days, 8 Tage, kommt von Eastern District und befindet sich auf dieser wunderbaren Compilation, Drum and Bass Compilation namens Future Beats, die ich hier in den letzten 2-3 Wochen eh schon sehr ausführlich gespielt habe. Sei es drum, Eastern District mit 8 Days. Dieser Track muss hier heute dabei sein. We should have talked about it.

Bilder einer Ausstellung, ein kleiner Surf durch das Jahr 2014. Der gerade gehörte Track kommt aus dem April dieses Jahres, findet sich als Opener auf dem Back to Basics betitelten Album von SPY, genauer Back to Basics Chapter One. Der Gute hat nämlich ein zweites Album in diesem Jahr veröffentlicht. Der Opener Dusty Fingers, ein sehr souliger Track, den ich öfter hier und auch bei anderen Gelegenheiten gespielt habe und dessen Soul natürlich nicht zuletzt durch die Stimme hier hineinkommt, die gehört Diane Charlemagne, eine beeindruckende Sängerin, die bereits seit Mitte der 80er Jahre nichts anderes tut, als auf unfassbar vielen Aufnahmen jeweils Gast zu sein. Sie hat bis heute kein eigenes Album gemacht, die Britin, deren Diskografie als Gastsängerin, wie gesagt, zurückgeht bis zu Aufnahmen des Manchester Factory Labels. Im Übrigen hat sie auch auf dem Goldie-Album, dem Genre definierenden Goldie-Album Timeless aus dem Jahr 1995, ihre Stimme hinterlassen. Diane Charlemagne, die mir im Übrigen in diesem Jahr auch mal eine eigene einstündige Sendung wert war, um mal so ihren ganzen Werdegang aufzubröseln. Es gibt zwei Leute, die seit Jahr und Tag so etwas wie Stammgäste in dieser Sendung sind. Vom April springen wir in den November dieses Jahres hin zu Synchro, den wir jetzt mit einem Titel aus seiner Transient EP hören, die gleich auch mit wunderbaren Jungle Beats daherkommt. Das ist der eine, Synchro. Der andere hört auf den bürgerlichen Namen William Bevan. 4. Okay, die Witterungsverhältnisse, das ist klar, machen es natürlich notwendig, dass wir hier gelegentlich auf die Straße schauen. Ich will die Gelegenheit nutzen, nochmal ganz kurz zurückzublicken, was ich hier in den letzten Minuten angezettelt habe. Es gab in 2014 eine ganze Reihe von Tracks, die sich um die, jetzt komme ich mal hier mit dieser drüben Zahl, 130 Beats pro Minute eingependelt haben. Traditionell das Two-Step-Garage-Tempo. Und nicht zuletzt, das mag möglicherweise ein Grund dafür gewesen sein, dass ein Mann, der am Ende des Tages vielleicht tatsächlich einer der besten Produzenten in England ist, wieder sehr stark nachgefragt wurde, eine unheimliche Präsenz entwickelte, obwohl es jahrelang um ihn eigentlich vergleichsweise ruhig gewesen war. Die Rede ist von Zed Bias, den ich hier gerade gespielt habe und der schon in den späten 90er Jahren im Wechsel zu den Nullerjahren hin, also um die Jahrtausendwende hin, sehr aktiv war, der viele Tracks damals produziert hat, auch für Mike Skinner gearbeitet hat und den ich hier mit einem, ich hätte auch 8 oder 9 andere Titel aus diesem Jahr spielen können, mit einem Titel aus einer wunderbaren Compilation namens Shapes Rectangles, die im Juni des Jahres erschienen ist, unterstützt von Faulty DL im Übrigen, den ich hier mit einem Titel gespielt habe, Zed Bias, der im Übrigen, ich glaube es war ziemlich genau vor einem Jahr, sein letztes volles Album auch veröffentlicht hat. Davor habe ich den guten Burial gespielt. In 3 Tagen werden wir ja dieses Jahr zu Grabe tragen. Das britische Label Hyperdub hat in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert und das recht üppig und fürstlich mit gleich 4 Compilations, die im Abstand von jeweils 3 Monaten veröffentlicht worden sind, mit Klassikern des Labels aus London, das sich seit jeher rund um Bassmusik bewegt hat, sehr innovativ, dabei immer war, sehr experimentell veranlagt. Auf der 4. Folge dieser Hyperdub Compilations, die jetzt vor einigen Wochen erschienen ist, gab es einen bisher unveröffentlichten Burial Track, den habe ich eben gespielt, Lambeth heißt er. Und davor hatte ich, das hatte ich aber glaube ich gesagt, den guten Synchro gespielt mit einem Stück aus seiner Transient EP. Wenn ich mir diese Hyperdub Compilations, Plural muss ich sagen, es sind ja 4 Stück, anhöre, dann werden mir 2 Dinge klar. Einmal, welche unglaubliche Hitze, welches Fieber die letzten 10 Jahre rund um das Phänomen UK Bass Musik ausgelöst haben. Auf der anderen Seite fällt mir auf, wie leicht gestrig die Sachen klingen und wie insbesondere die neueren Titel, die Hyperdub innerhalb dieser 4 CDs anbietet, mich vergleichsweise kalt gelassen haben, was für mich ganz persönlich, das muss ich natürlich mit den entsprechenden Ausrufezeichen dazu sagen, so ein bisschen ein Indiz ist, dass das abgelaufene, fast abgelaufene Jahr 2014 in dieser Hinsicht jetzt nicht der Überbrüller gewesen ist. Denn was Hyperdub an neuen Sachen hat, das hat für mich einfach nicht die Klasse. Vielleicht braucht man dazu noch einen etwas größeren zeitlichen Abstand, ich weiß es nicht. Aber es ist im Moment erstmal so ein Gefühl. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss nicht, dass es locker genügend gute Alben gegeben hat, die diese 3 Stunden hier füllen. Ich müsste allerdings auch langsam mal hier mit meinem Zwischentext zu Ende kommen, um den Vorhang jetzt freizumachen für ein Album, das ich hier auf dem Cover mit zahlreichen Notizen und kleinen Kürzeln schriftlicher Art bedeckt habe, weil ich auch dieses Album wirklich bei allen nur denkbaren Gelegenheiten gespielt habe. Es ist, wenn man so will, eins, das stilistisch quer geht durch verschiedene Genres, Downbeat, House, Jungle-Effekte, Footwork, das aber wunderbar schlüssig zusammenbringt auf einem Album namens Reality Testing, das im Sommer dieses Jahres, im Juni, erschienen ist von einem Typen, der kommt aus Nottingham und der nennt sich Lone, weil er seit jeher der Meinung ist, niemand solle in seine Tracks ihm hineinpfuschen. Er will die ganz alleine machen. Lone eben. Lone ist sein Name. Mark Cutler heißt er bürgerlich. Reality Testing ist sein Album, aus dem ich einfach mal diesen Titel hier spiele. Eins meiner absoluten Lieblingsalben, Top-10-Alben aus dem Jahr 2014. Der Brite Lone mit Reality Testing. Ich habe so etwas wie einen absoluten Lieblingstrack. Den Track schlechthin die Hymne 2014 kommt von Trevino, heißt Warmer. 1Live4, Bilder einer Ausstellung, ein paar Tracks aus dem Jahr 2014. Dieser hier, oh man, ich liebe ihn. Trevino ist Marcus Intellex. Als Trevino hat er auf seiner Birdie 01 Birdie 01 betitelten EP im September diesen Track mit veröffentlicht. Der heißt Warmer. Die besten Konzerte 2014, frag 100 Leute und du bekommst 140 Antworten. Das ist natürlich jetzt extrem subjektiv. Ich habe so lange überlegt, bin jeden Monat durchgegangen und dann hängen geblieben bei einem Konzert einer Band aus Deutschland. Das dauerte über 2 Stunden. Von einer musikalischen Klasse, wie ich es diesen Leuten, einem Verbund aus 5, 6, 7 Akteuren, nie und nimmer zugetraut hätte. Eine Energie, eine Begeisterung, ein Nonstop aufs Gaspedal treten. Also das war meine Show 2014, 16. Mai in Bochum, Rotunde, Auftritt Susanne Blech, Welt verhindern. When I say killer is no dancer. hatte heute Nachmittag übrigens noch die Seite der eben gehörten Susanne Blech besucht und musste feststellen, auch Monate nach ihrem insgesamt dritten Album Welt verhindern, aus dem ich eben einen Titel gespielt habe, Action-Partys ohne Ende. Einer der indischen Musiker der Band, der indischen Mitglieder, hat sich offensichtlich aktuell eine Beinverletzung zugezogen, was ihn aber wohl nicht hindert, an den Auftritten zumindest in irgendeiner Form teilzunehmen. Also Hals- und Beinbruch muss man da jetzt nicht mehr wünschen. Aber wie gesagt, war noch große Weihnachtsparty jetzt am Freitag gewesen. So ein Ärger, dass ich das heute erst entdeckt habe. Egal, ich habe gerade hier Kele Okereke gespielt, eins meiner absoluten Lieblingsalben des Jahres 2014. Ich habe für mich so eine Grenze gesetzt bei 10, also mehr Lieblingsalben will ich auf keinen Fall nennen, aber das gehört dazu. Es ist das zweite Soloalbum des Block-Party-Sängers nach The Boxer, jetzt Trick, aus dem Oktober dieses Jahres, voll mit unheimlich smarten, cleveren, emotionalen Dancefloor-Tracks, die sich auch bei der eben schon erwähnten 130 einpendeln. Super Album, habe ich hier extrem viel benutzt in dieser Sendung und das nicht zuletzt ist ja auch ein Kriterium dafür, ob einem jetzt ein Album gefällt oder nicht. Comeback des Jahres, viele reden vom Aphex Twin, völlig zu Recht. Ich bemühe mich auch, dass er vorkommen soll, aber für mich noch einen Zentimeter drüber, die Amerikanerin Linda Perhex, die in diesem Jahr 44 Jahre nach ihrem Debütalbum Parallelograms aus dem Jahr 1970 ihr zweites Album vorgelegt hat, das bereits im Februar dieses Jahres. Linda Perhex. Peace be still. Ich habe eben die wunderbare Linda Perhex gespielt, deren diesjähriges Album mich übrigens veranlasst hat, in einem bekannten Internet-Auktionshaus mir das alte Album, das ich nicht kannte, ein guter Freund aus dem Hessischen immer, zu schießen. Ich habe es dann auch gegen erbitterte Konkurrenz mir besorgen können. Linda Perhex, Bilder einer Ausstellung. Ich will ein paar Tracks spielen, die mich in diesem abgelaufenen Jahr berührt haben, die hier in der Sendung eine Rolle spielten und die deshalb vorzugsweise natürlich elektronischer Natur sind, aber eben nicht nur. Bei der Vorbereitung zu dieser Sendung bin ich bei irgendeinem Titel, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war und weiß erst recht nicht, ob ich den überhaupt spielen werde, aber ich habe es klar und deutlich gehört. Im Intro eines Titels kam eine Stimme und sprach mich an und sagte: I'm a simple man. Fühlte ich mich so richtig angesprochen? Ich bin ein einfacher Mann, denn oft genug, meistens eigentlich, fühle ich mich genau in der Situation. Etwa, wenn ich in irgendeiner Kneipe stehe oder sonst wo an einer Theke, die Musik läuft so eher beiläufig hintenrum und man unterhält sich über Gott und die Welt, meinetwegen über Fußball, und dann ist man eine kurze Gesprächspause, man dreht sich so um und merkt, hey, hier läuft richtig coole Musik in dem Laden. Das muss nichts Kompliziertes immer sein, es reicht ein guter Song, ein guter, einfacher Song. 11. Januar 2014. Ich mag den Typ. Jeans, Jeansjacke, Sonnenbrille, Gitarre um den Hals hängen und bewegt sich auf dem Cover seines Debütalbums da auf einem sandigen Weg links und rechts. Etwas spärliche Vegetation, könnte irgendwo so eine Küstenlandschaft sein. Sein Name ist Pete MacLeod, Rolling Stone heißt sein Album, ist veröffentlicht worden auf dem neu ins Leben gerufenen 359 Music betitelten Label des Schotten Alan McGee, der einstmals als Kopf des Creation Labels für mehr als Furore gesorgt hat mit zahllosen Veröffentlichungen, Ride, Oasis, viele, viele mehr, der jetzt wieder am Start war, Ende 2013 und Anfang 2014, den guten Pete MacLeod ins Spiel gebracht hat, den ich hier jetzt zum Einsatz bringen möchte. Simple Man. Yeah. Nerve an. Nerve an. Nerve an. Da klingt sie langsam hin, zumindest der Ausschnitt, den ich für heute ausgewählt habe und der an dieser Stelle auch nicht zum ersten Mal läuft. Musik aus meiner persönlichen Compilation des Jahres. Da gibt es etliche, viele und ich habe mich ein bisschen schwer getan, muss ich auch zugeben, zwischen zwei Compilations. Einmal gab es, die erschien im Oktober, die Various Artists Master Mix Red Hot and Arthur Russell, die ich hier sehr viel gespielt habe, hinter der die New Yorker Red Hot Organization steckt, die Charity-Organisation, die sich seit vielen, vielen Jahren dem Kampf gegen AIDS widmet. Die zweite Compilation, die für mich in die engere Auswahl kam, die habe ich nun letztendlich gespielt, ist eine diesjährige DJ Kicks Ausgabe, eine Mix-CD, die der Brite Will Saul, der Miteigentümer des Aus Music Labels ist, zusammengestellt hat und die über eine Länge von insgesamt 24 Beiträgen aus meiner Sicht großartige Hausmusik versammelt. Einmal mehr eine, die viele Neuzugänge aus dem Bass Music Bereich verzeichnet, wie zum Beispiel Apple Blim, einige mehr. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich ganz persönlich in diesem Jahr relativ viel Hausmusik gespielt habe, weil sie, die Hausmusik, dieses Genre, sich zu einem unheimlich üppigen Sammelbecken von Leuten entwickelt hat, die vor Jahren noch in durchaus anderen Styles unterwegs waren und die durchaus interessante Akzente einbringen konnten. Und wenn ich das sage, dann habe ich bereits den nächsten Mann im Auge, der ein unfassbar tolles Werk in diesem Jahr veröffentlicht hat, dem ich gerne irgendeinen Superlativ anhängen würde. Aber die 7 Tracks sind insgesamt vielleicht nicht ganz passend, um hier von einem Album des Jahres zu sprechen. 12er des Jahres kann man es auch nicht nennen. Es ist einfach ein Top-Act, eine Top-Veröffentlichung. Im Jahr 2014 erschienen auf dem 3024 Label des Niederländers Martin Dijkers. Ich rede hier von einem Mann, der auf einer Länge von immerhin 7 Tracks hergegangen ist und gewissermaßen in seine Kindheit geht und sich da insbesondere an die Autofahrten mit seiner Mutter erinnert. Die Mutter war die Chefin im Ring, wenn es ums Autofahren ging. Sie bestimmte, was an Musik im Wagen lief und sie ließ immer Kassetten laufen. Das hat den Künstler, von dem ich rede, bewogen, seine Aufnahmen, von denen wir jetzt gleich eine hören werden, zunächst auf Kassette aufzunehmen, was allen Aufnahmen, allen insgesamt 7 Tracks, so einen etwas rauschigen, dumpfen Sound gibt. Allein deshalb kriecht man in diese Aufnahmen schon rein. Hallo, was ist da los? Die Mutter, ich habe das nachgelesen, hat nicht etwa nur so Charts-Stoff gehört, sondern die war selber so mit Clubmusik unterwegs in den 90er Jahren. Offensichtlich eine Anhängerin des Grand Central Labels um Acts wie Ran, Christian und AIM. Das sind so Acts, an die sich Lian Weinhall, von dem rede ich hier die ganze Zeit, in erster Linie erinnern kann. Aber nicht nur die Autofahrten mit seiner Mutter sind ein Fixpunkt seiner Kindheit, sondern auch zahlreiche Samples, die er innerhalb seiner Music for the Uninvited betitelten Arbeit untergebracht hat, zielen in seine Kindheit. Da sind Videospielausschnitte drauf, etwa von einem Spiel, das ich persönlich jetzt nicht kenne. Einige unter euch werden es möglicherweise kennen, Zelda. Genug der vielen Worte, dieser Lian Weinhall mit Music for the Uninvited taucht auch in einer ganzen Reihe anderer Bestenlisten für meine Begriffe überraschend weit oben auf. Einmal mehr ein Grund, von seinem 7-Track-Opus aus dem März des Jahres hier einen Titel zu spielen.

aufsuchen wollen. From Shores of Sleep, so heißt das Album der amerikanischen Band Musée Mécanique. All day. around. And when I take my little dog away, yeah, all he wants to do is run and jump and play. Das ist so ein Album, von dem ich zu Beginn der Sendung sprach, so eine Kleinigkeit, so ein Peanuts, was man leicht unter den Tisch fallen lässt, aber nichts wäre schlimmer als das. Eine Sammlung von immerhin 18 fragmenthaft, miniaturartig geratenen kleinen Pieces, innerhalb derer sich Little Brown Dog, ein Track, den ich gerade gespielt habe, regelrecht zu so einer Art von kleinem Hit gemausert hat. Viele Einflüsse aus Calypso, Soul, Reggae, Funkmusik sind das, was Mo Colors auszeichnen, der schon mit einer ganzen Reihe von EPs im Vorfeld seines in diesem Jahr erschienenen Debütalbums von sich reden hatte, machen lassen. Sag mal, kann man das so sagen? Das müssen wir demnächst mal überprüfen, ob der Satz so korrekt ist. Mo Colors mit seinem selbstbetitelten Album, aus dem ich eben diesen Titel gerade gespielt habe. Charmbolzen des Jahres, Exot des Jahres, wenn man so will. Ein wunderbares Album, das ich mitnehmen möchte, gewissermaßen aus diesem Jahr heraus in Sachen Ambiente, Beat Science, so oft gelaufen hier. Überhaupt ein Typ, der mir persönlich inzwischen sehr vertraut ist, wie auch das Label, zu dem er gehört. Ein Wahl-Berliner, er heißt bürgerlich, ich habe den Namen irgendwo hier stehen, Rob Orm, ist meines Wissens Brite, lebt aber, wie gesagt, in Berlin, nennt sich Submerse, hat so wunderbare Tracks schon fabrizieren können. Einmal mehr im Juli dieses Jahres auf seinem Slow Waves betitelten Album, das natürlich auf dem Project Moon Circle Label aus Berlin erschienen ist. Submerse. Thank you. Das war klar, dass ich da mit dem Versuch reinzusprechen scheitere bei diesem Album, das mich auch nach dem x-ten Hören immer noch aufs Kreuz legt. Ich glaube, man kann jede Eigenschaft letztendlich auch positiv sehen, selbst die zum Beispiel der Zerrissenheit. Dies ist ein zerrissenes Album von Flying Lotus, Your Date heißt es, erschien im Herbst dieses Jahres, Anfang Oktober. Es ist mein persönliches Album des Jahres. Es spiegelt aus meiner ganz naiven, persönlichen, begrenzten Sicht den Zustand der Welt in ihrer Zerrissenheit, in ihrer, mit ihrer bestialischen Gewalt, mit ihren fürchterlichen Reibungen, mit ihrer Schönheit auf der anderen Seite auch, spiegelt diesen Zustand am besten wider. Und wenn man das jetzt mal erhöht pathetisch formulieren wollte, es weist auch Wege aus dem Elend hinaus, zumindest interpretiere ich einige Stücke so, die wirklich outstanding sind. Ein Album, über das man sich trefflich streiten kann, aber das mich sehr bewegt hat. Flying Lotus im Zusammenspiel mit einer ganzen Reihe von Leuten. Erstrangig sei erwähnt Thundercat, der Bassist, den wir auch bei der Aufnahme zuvor gehört haben, des Amerikaners Taylor McFerrin, der auf dem Flying Lotus Album Brainfeeder in diesem Jahr im Mai ebenfalls ein wunderbares Album herausgebracht hat, unter anderem auch mit der Unterstützung des Pianisten Robert Glasper, den ich eben im Stück, das ich gespielt habe, auch untergebracht habe, nicht ich, aber eben Taylor McFerrin. Flying Lotus. Gleich die Infos, dann geht's hier weiter. Bis zu diesen Infos hier möchte ich einen Track spielen, einfach so, der mich in diesem Jahr so um den Verstand im positiven Sinne gebracht hat. Er stammt von Jamie XX und heißt Sleep Sound. Bis gleich. Also wenn mich ein Track schon um den Verstand bringt, wie ich eben behauptet habe, dann möchte ich natürlich mein Möglichstes tun, damit das bei dem einen oder anderen unter euch auch der Fall ist. Dafür habe ich den Arc kurz gespielt. Ich führe ihn einfach mal an der Stelle fort, den Sleep Sound von Jamie XX, wo ich ihn eben etwas vorzeitig abgesetzt habe. Jamie XX. Yeah. Jamie XX Sleep Sound. Er hat eine weitere 12er in diesem Jahr herausgebracht mit dem Titel, ich muss das gerade aus dem Kopf spekulieren, rekonstruieren, Under One Roof, wo es so bruchstückhaft zugeht mit völlig verrückten Breakbeat-Passagen, so wie hier diese verfremdeten, fast könnte man glauben, Doo-Wop-Gesänge mich regelrecht schwindelig machen und ich mich frage, was hat er woher genommen und welche Idee grundsätzlich verfolgt er bei dem Ganzen. 2014 ist für mich so ein Umbruchjahr gewesen, mit vielen Experimenten, mit unfertigen Dingen und auf der anderen Seite mit nichts, was so, sagen wir mal, kolossal als irgendein Movement plötzlich um die Ecke gekommen wäre. Dieser sogenannte, ich habe mich mit dem Begriff inzwischen recht gut anfreunden können, Funeral R&B, also Beerdigungs-R&B, dieser mit mächtigen Keyboards um die Ecke kommende Elektro-Soul von Leuten wie zum Beispiel Sohn, Chet Faker oder auch Banks, die ich gleich noch ins Spiel bringen möchte, hat am Ende des Tages bzw. des Jahres mich irgendwie nicht mehr so fürchterlich berühren und packen können. Ich habe das bei ähnlicher Gelegenheit auch vor kurzem schon mal gesagt, dass ich die jetzt als unbedingtes persönliches Muss hier mit in die Sendung genommen hätte, wobei ich die Banks bei habe und gleich eventuell noch in anderer Mission ins Spiel bringen möchte. Zunächst aber mal ein weiterer Track, den ich so unfassbar gut finde, der einfach so veröffentlicht worden ist, von einem Mann, der ursprünglich auch aus dem Drum and Bass Genre kommt, Caliber. Ich bin mit diesem Titel auch übers Jahr gesehen sehr viel rumgegangen gewissermaßen. Hab ihn hier gespielt, hab ihn da gespielt. Es ist, wenn man so will, ein gebrochener Techno, der aber auch so Anflüge von Garage hat. Das Ding heißt Trimming, ist Anfang April erschienen als Titeltrack einer 12er von Caliber, in der er spürbar versucht, eben das Drum-and-Bass-Genre mal zu verlassen. Das Ganze fängt etwas knirschend, neusig an, vom Sound her bereinigt sich das aber in wenigen Sekunden. We'll be right back. I'm losing my 1 Live 4, Bilder einer Ausstellung 2014, ein paar Tracks. Es werden am Ende so 30, 32 sein, die für mich in diesem Jahr eine gewisse Rolle gespielt haben. Dazu zählt zum Beispiel auch der Produzent Ali Fino, dessen Werke ich schon seit vielen Jahren schätze, immer so mit leichtem Garage-Touch und seit jeher an der äußeren Flanke des Dubstep-Genres sich befinden, ging er in diesem Jahr her und remixte den Titel eines neuseeländischen Duos, dessen Album Love Can Prevail für mich ebenfalls zu den absoluten Highlights dieses Jahres zählt. Ein großartiges Future-Soul-Album, könnte man vielleicht sagen, mit einem Titel If These Are The Last Days, den entsprechend haben wir das hier gerade gehört, Ali Fino remixed hat Electric Wire Hustle aus Neuseeland. Ich habe in diesem Jahr auch ein Label des Jahres anzubieten, es heißt Drag City. When the gehören einfach mit dazu hier, The War on Drugs. You come in. Die amerikanische Band The War on Drugs aus Philadelphia veröffentlichte in diesem Jahr mit Lost in the Dream ihr neues Album. Viele Songs der Band haben, das darf man glaube ich ruhig mal sagen, so eine Art Bruce Springsteen Groove, aber sie kommen so in einer etwas transzendenteren Version daher. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, insbesondere die erste Hälfte meiner Bemerkung. The War on Drugs. Warum nehme ich Drag City als Label des Jahres? Erlaubt bitte, dass ich das ganz kurz versuche zu begründen. Dies ist sicherlich kein sogenanntes Hip- oder Hipster-Label. Dafür gibt es die Leute aus Chicago, die das Label betreiben, schon viel zu lange, seit Ewigkeiten gefühlt. Ich müsste nachschauen, es müssten so irgendwann in den 80er Jahren gewesen sein, dass die sich dort gegründet haben und bis heute eine nun schon Vielzahl an Sachen veröffentlicht haben, die sich an schrägem Rock orientieren, die so etwas loosiger Folk sein können, endlose vor sich hin und jenseits von Raum und Zeit sich befindende Rock-Improvisationen. Wann immer ich in diesem Jahr ein Album von Drag City in die Hand genommen habe, ohne jede Vorinformation, war das wie die berühmte Wundertüte. Ich wusste wirklich nicht, was drin war. Es konnte ergreifender Noise, Rock, Punk sein, wie gerade gehört von der amerikanischen Formation Dope Buddy, die gelegentlich sogar hinsichtlich ihrer Grooves mich an Krautrock, an Can erinnert, gerade bei dem eben gehörten Song. Es konnte wirklich so verlorener, leicht psychedelisch angehauchter Folk des Duos New Bumps sein. Ich war immer begeistert und hatte ständig das Gefühl, mit Hilfe von Drag City, wenn ich das mal so sagen darf, ein paar Minuten oder eine halbe Stunde lang mal aussteigen zu können. Ein großartiges Label, das in der Vergangenheit auch schon bekanntere Leute wie Bill Callahan oder aber die Harfenspielerin Joanna Newsom veröffentlicht hat. Die Promoter in Deutschland, die für dieses Label arbeiten, beklagen sich seit jeher, ich darf das vielleicht an dieser Stelle einfach mal sagen, weil die verdammt wenig Geld bezahlen für die sogenannte Promotion-Arbeit, die Drag City-Leute und auch unheimlich wenig sogenannte Freiexemplare rausrücken. Also die schicken manchmal von einigen Themen nur so 20, 25 Stück mit der Auflage, doch bitte alle wichtigen deutschen Radiolandschaften, die Presselandschaft und einige Blogger damit zu bemustern, was natürlich hinten und vorne nicht hinhaut. So kommt es dann, dass eine ganze Reihe von Alben ich natürlich auch digital zugespielt bekommen habe. Aber sei es drum, schon für Anfang 2015 stehen weitere Veröffentlichungen ins Haus. Unter anderem von den Six Organs of Admittance. Don't believe the hype, heißt es so schön. Glaube bloß nicht an den Hype. Und da komme ich nochmal auf die britische Gitarrenband, Psych-Pop-Band Temples zurück, die vielleicht zu den Formationen zählt, die so Mitte, Ende des letzten Jahres bereits einem ziemlichen Hype ausgesetzt war, wo es, was für Hype ja das Beste überhaupt ist, nur ein, zwei, drei Songs überhaupt zu hören gab. Dann kam Anfang des Jahres 2014 das Debütalbum. Mittlerweile hört man hier und da, die Gruppe habe Allüren, sei so ein bisschen eigenarrogant. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das nicht interessiert. Im Nachgang nochmal durchgehört ist Sun Structures von den Temples ein wirklich richtig gutes Album. Ich habe die Band persönlich kennenlernen dürfen, einen Tag nach ihrem Auftritt im Jahr 2013 auf dem Eurosonic Festival in Groningen. Da standen wir gemeinsam nahezu in der ersten Reihe vor dem vor der Bühne eines Ladens, auf dem Jaco Gardner auftreten sollte. Und ich erfuhr bei der Gelegenheit von Temples, dass sie eben glühende Anhänger von Jaco Gardner sind. Und diesen Hype um Jaco Gardner, von dem glaube ich, dass er teilweise in diesen Tagen rund um das damalige Eurosonic Festival entstanden ist. Nicht zuletzt in der Küche meines damaligen Gastgebers, der Bärtige, der mir Jaco Gardner vorgespielt hatte. Und da stand für mich fest, das ist einfach das Größte, was ich auf diesem Festival werde hören können. Und das Konzert von Jaco Gardner im Beisein eben von Temples gab mir dann auch recht. Ich bin dann rumgelaufen, überall dieses Blablabla gemacht. Das hat sich dann auch tatsächlich so ein bisschen vervielfältigt und So konnten wir da von der Küche des Bärtigen aus den Hype so ein bisschen mit initiieren. Und das ist das Wichtige, was ich über Hype loswerden will. Hype ist grundsätzlich gut. Ich glaube an Hype und ich war eigentlich immer dabei. Aber die besten Hypes sind grundsätzlich diejenigen, an denen du oder man selber irgendwie beteiligt ist. Also wenn so ein Hype auf dich zukommt, mit dem du gar nichts zu tun hast, den sich komplett andere Leute ausgedacht haben, dann werden wir alle feststellen, dann gehen wir immer so ein bisschen auf Abwehrhaltung und wollen das im Moment erstmal gar nicht so wahrhaben. Aber ein Hype, an dem wir selber beteiligt sind, da kämpfen wir wie die Löwen und da glauben wir auch dran und dann finden wir Hype auch gut. Und jetzt komme ich auf eine Band zu sprechen, die schon so ein bisschen den Schritt ins nächste Jahr, in 2015, markieren soll. Ich wünsche mir einen Hype um diese Band und um dann im Nachhinein sagen zu können, auch dieser Hype ist in der Küche des Bärtigen geboren worden. Denn die Geschichte, ich will sie kurz machen, geht ungefähr so. Jedes Jahr zum Eurosonic Festival kommt dort auch ein Brite hin zum Bärtigen. Der heißt übrigens wie der Bärtige auch Richard, also Richard. Der wohnt in Holland, in der holländischen Stadt Leiden. Und dieser Richard from Leiden, der da jedes Jahr beim Bärtigen ist, der hat mich 3 Jahre lang belabert. Klaus, du musst dich um die Band kümmern, das ist das Beste, was hier in Holland rumläuft. Die kommen aus Rotterdam, die sind viel zu gut, um auf dem Eurosonic Festival überhaupt aufzutreten. Die sind so gut, leider weiß das keiner außer mir, hat Richard immer gesagt und ich habe immer ja und so weiter und so fort. Es dauerte geschlagene 3 Jahre, bis ich mir selber dann, nachdem Richard mich immer wieder neu bekniet hatte, die Band angehört hatte. Manchmal bin ich etwas träge. Mit dem Ergebnis, der Mann hat recht, die Band ist einfach großartig. Ich erzählte das einer Hamburger Promoterin, der ich sagte, hör mal, ihr macht doch so mit holländischen Bands rum, ihr habt diese Mississippi-Band und ihr habt einige andere mehr, hört ihr doch mal diese Gruppe aus Rotterdam an. Das tat sie, rief mich ein paar Tage später an und sagte, sie hätte Kontakt zu der Gruppe aufgenommen, sie würden da jetzt wahrscheinlich was machen. Und das hat sich jetzt so entwickelt, dass diese Hamburger da tatsächlich was machen. Im Januar kommt das Album der Rotterdamer Band, das erste hier regulär auf den deutschen Markt. Und wie gesagt, ich will natürlich jetzt um die Geschichte rund, aber ich will natürlich mich an diesem Hype, der letztlich in der Küche des Bärtigen geboren wurde, beteiligen. Es geht um die Rotterdamer New Wave Band Rats on Raft. Yeah. Newcomer 2014, We Are Shining. 1 Live 4. Aus meiner Sicht sind Oracles die beste deutsche Band, die spannendste, die faszinierendste, diejenige, die sowohl auf ihrer EP, die leider aktuell nur 6 Tracks umfasst, aber ich bin mir sicher, dass die Band derzeit schon am Debütalbum arbeitet, die sowohl auf der EP als auch insbesondere bei Live-Auftritten in der Lage ist, die Besucher in eine wirklich märchenhafte Atmosphäre hineinzutragen, gewissermaßen durch die Zeiten. Als ich sie zuletzt gesehen habe, vor wenigen Wochen erst, im Gebäude 9, stand ein Besucher neben mir und sagte, man habe das Gefühl, selber ein Teenager zu sein und eine Band zu sehen, irgendwann in den 70er oder 80er Jahren. Aber diese Gruppe nur in der Vergangenheit zu verorten, wäre grundfalsch. Es gibt das Oracles DJ-Team, das nicht umsonst oder nicht zuletzt Zeugnis davon ablegt, dass diese gewieften Musiker sich in der Gegenwart auch verdammt gut auskennen und auch Dancefloor-Sounds eben in ihre Tracks integrieren. Eine sehr komplette Band, vor der ich wirklich nur den Hut ziehen kann. Stanford Taurus ist die EP, die Debüt-EP, die in diesem Jahr erschienen ist. Ich habe in den letzten Wochen hier und da immer mal einen Blick in andere Bestenlisten geworfen und festgestellt, es gibt gewissermaßen einen Act, der alle, so unterschiedlich sie auch im Einzelnen sein mögen, klammert. Und das ist das Album der Britin FKA Twigs, das auch an dieser Stelle innerhalb dieser 3 Stunden nicht fehlen soll. Ihr Debütalbum aus dem August des Jahres, LP1 heißt es, FKA Twigs. Und dann, tell me. Das war sie fast gewesen. Bilder einer Ausstellung wie üblich. 3, 4 Sachen, die ich echt noch gerne gespielt hätte, sind liegen geblieben. Aber am nächsten Sonntag können wir das ja gerne weitermachen. Dubstep im Dungeon-Style. Damit möchte ich mich verabschieden. Ein Track aus dem Januar dieses Jahres von Chris Inner Sound Elaptic. Möchte mich bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch natürlich, das möchte ich bei dieser Gelegenheit schon loswerden, alles Gute für anstehendes Silvester. Kommt bitte gut rüber ins neue Jahr 2015 und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vieh, ich bin raus. Alles Liebe, alles Gute, ciao. The perfect balance of soul and body.